Da seine Tage als Säufer vorüber sind, schläft Danny selbst am Wochenende nicht aus. Am Sonntagmorgen ist er schon um 6:30 auf, löffelt eine Schale Müsli und schaltet um 7 die Morgennachrichten auf KSNB an. Das große Thema ist ein Auffahrunfall auf der Interstate 70, westlich von Wilson, an dem 9 Fahrzeuge beteiligt sind. Nichts darüber, dass man hinter einer stillgelegten Tankstelle eine Leiche entdeckt hätte. Er will den Fernseher schon ausschalten, als die Morgenmoderatorin, die wahrscheinlich den Ausweis vorzeigen muss, wenn sie in der Kneipe ein Bier bestellt, sagt, soeben ist etwas hereingekommen. Es wird berichtet, dass hinter einem verlassenen Gebäude nahe der Ortschaft Gunnell, nicht weit von der Grenze zu Nebraska, ein Leichnam entdeckt wurde. Die Polizei hat die Landstraße gleich nördlich des Ortes abgesperrt und die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen. Alles Neue über diesen Fall erfahren Sie auf unserer Webseite und in den Abendnachrichten. Während der Vormittag seinen Lauf nimmt, ruft Danny mehrfach die Seite des Senders auf und auch die von KAAS, stationiert in Salina. Um 11:45 erscheint auf KAAS ein 40-sekündiges Video von den Streifenwagen, die die Abzweigung der County Road F blockieren. Dem Bericht, den er am Morgen gesehen hat, wird eine weitere Information hinzugefügt. Bei der Leiche handle es sich um eine Frau, was für Danny nichts Neues ist. Er durchquert den Trailerpark, um Becky zu besuchen. Ihre Tochter, ein süßer 9-jähriger Fratz namens Darla Jean, umarmt ihn begeistert. Becky fragt, ob er wohl bei Snack Shack eine Tüte Burger besorgen wolle. »Du kannst mein Auto nehmen«, sagt sie. »Aber ich will mitfahren«, sagt Darla Jean. »Na gut«, sagt Becky, »aber vorher ziehst du dir ein frisches T-Shirt an. Das da ist total verdreckt.« »Ach, sie braucht sich nicht umzuziehen«, sagt Danny, »ich fahr bloß zum Drive-In-Schalter.« Sie holen die Burger, dazu Fritten und Limo, dann setzen sie sich damit in den Schatten hinter Beckys Trailer. Hübsch ist es dort. Becky hat einen Palisanderbaum, den sie ständig gießen muss, weil, wie sie sagt, die Sorte eigentlich nicht nach Kansas gehört. Sie fragt, ob Danny etwas auf dem Herzen habe, weil sie alles, was sie erzähle, zweimal wiederholen müsse. »Wenn's das nicht ist, wirst du wohl allmählich senil.« »Hab bloß darüber nachgedacht, was ich nächste Woche alles erledigen muss«, sagt er. »Sicher, dass du nicht an Margie denkst?« »Mit der habe ich gestern telefoniert«, sagt Danny. »Sie meint, ihr Freund wird ihr bald einen Antrag machen.« »Hast du immer noch Sehnsucht nach ihr? Ist es das?« Danny lacht. »Eher nicht.« »Danny«, ruft Darla Jean, »guck mal, ich kann einen doppelten Purzelbaum.« Also schaut er sich den an. Am Abend hat KSNB eine Reporterin zum Schauplatz geschickt. Die macht einen unsicheren Eindruck, eindeutig eine Aushilfe fürs Wochenende. Sie steht an der Abzweigung der County Road F vor den Streifenwagen, die dort die Straßensperre bilden. »Durch einen anonymen Hinweis wurden die Beamten von der KHP gestern am späten Nachmittag zu einer stillgelegten Tankstelle nahe Gunnell dirigiert. Hinter dem Gebäude entdeckten sie den Leichnam einer unbekannten Frau. Die Tankstelle...« Die Reporterin wirft einen Blick auf ihre Notizen und streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Wurde 2012 geschlossen, als die Route 119 auf 4 Fahrspuren erweitert wurde.« Ob die Frau bereits identifiziert wurde, teilt die KHP nicht mit. Auf jeden Fall wird ihre Identität erst bekannt gegeben, nachdem die Angehörigen informiert wurden. Auch ob sie ermordet wurde, teilt die Polizei nicht mit. Aber angesichts dieses abgelegenen Ortes... Sie zuckt mit den Schultern, als wollte sie sagen, was sonst? Zurück zu dir, Pete. Die Frau wird bald identifiziert sein, denkt Danny. Wichtig ist vor allem, dass er nicht identifiziert wurde. Er ist nur ein anonymer Hinweisgeber. »Meine gute Tat des Jahres«, denkt er. »Aber heißt es nicht auch, dass keine gute Tat ungestraft bleibt?« Er klopft, nur zur Sicherheit, auf Holz.